Herzlich willkommen zu unserem Hörspielabend, an dem wir Ihnen heute ein Stück von David Zane Meyrowitz vorstellen. Der Titel »Die Schlafwandlerin« ist Programm, denn in der Tat, Hanna, eine junge Frau aus dem ehemaligen Jugoslawien, schlafwandelt am hellichten Tage. Nach einem Bombenangriff in Sarajevo hat sie einen traumatischen Schock erlitten und seitdem spricht sie nicht mehr und verweigert jede Kontaktaufnahme. Die Ärzte haben einen eigenen Begriff für das Leiden der jungen Frau gefunden. Sie nennen es das Post-Sarajevo-Syndrom. Aber für die Außenwelt nicht hörbar ist dann noch eine andere Stimme im Innern von Hanna. Die Stimme von Branka. Wer ist diese Branka und wo kommt sie her? Hören Sie Bibiana Beglau in der Doppelrolle von Hanna und Branka in einem neuen Hörspiel von David Zane Meyrowitz. Die Schlafwandlerin von David Zane Meyrowitz. Dies ist die Geschichte, wie Hanna sie erzählt. Ich schlafe in meiner Dachwohnung, als die Bombe einschlägt. Da ist nicht einmal eine Luftschutzsirene. Ich höre nicht einmal die Flugzeuge herannahen. Du hörst gar nichts, nicht wahr, Hanna? Ich höre gar nichts, Branka. Ich fühle nichts. Aber ich muss das Vibrieren von den Flugzeugen gespürt haben, als sie über das Haus geflogen sind. Da beginnt das Schlafwandeln. Die Detonation hat mich offenbar bewusstlos geschlagen. Hat mich am Kopf getroffen, offenbar. Oder ist es einfach nur eine psychische Reaktion auf die Detonation in deinem Schlaf? Lass mich die Geschichte erzählen, Branka. Ich wache auf und ich fühle eine schwere Last, die mich erdrückt. Meine Hände sind kalt. Ich mache die Augen auf. Nach und nach wird mir meine Lage bewusst, obwohl ich, klinisch gesprochen, noch immer schlafe. Sehen Sie, das war offenbar der Ort, wo Sie die Leichen aufgestapelt haben, weil Sie sie nicht begraben durften. Wenn Sie versuchten, die Toten zu begraben, nahmen die Heckenschützen Sie aufs Korn. Man hatte mich tot geglaubt. Offenbar. Die Toten lagen alle auf mir drauf und hielten mich unter dem Haufen warm. Das war Tage später. Die Bombardierung hatte nachgelassen. Sie kamen endlich, um die Toten zu begraben, die vorübergehend in dem Keller des zerbombten Hauses gelagert worden waren. Die Hälfte der Leichen war von Ratten angefressen worden. Ich schrie um Hilfe. Der Hausmeister dachte, ich sei ein Gespenst. Das hier, das ist Ihre Vorgeschichte? Soweit sie rekonstruierbar war, das Haus, in dem sie lebte, wurde durch die Bombe stark getroffen. Sie ist offensichtlich die Einzige, die überlebt hat. Von ihr selber wissen Sie nichts? Nichts. Der Bombenzwischenfall scheint ihr die Sprachfähigkeit genommen zu haben. Mhm. Ich habe alles versucht, was ich weiß. Ich bin am Ende meiner Kunst. Schlaftherapie? Sie ist die personifizierte Schlaftherapie, Dr. Koch. 18 Stunden am Tag. Und die restlichen 6? Wutanfälle, Jammern, Weigerung, in irgendeinen fensterlosen Raum zu kommen. Wir nehmen an, es erinnert sie an den Keller, wo sie unter dem Leichenhaufen aufgewacht ist. Aber das alles, diese Balkankriege, das liegt Jahre zurück. Hat sie denn gar keine Familie? Niemanden, der uns aufklären könnte? Niemanden. Was erwarten Sie von mir? Sie sind für Ihre unorthodoxen Methoden bekannt, Dr. Koch. Und für Ihre laufenden Forschungen über das, was Sie die dunkle Seite des Bewusstseins nennen. Aber Sie sind doch der Spezialist, Dr. Moritz. Aufgrund Ihrer Arbeit mit den Buchenwald-Überlebenden. Buchenwald hat mit diesem Fall nicht das geringste gemein. Frau Neumann, ich bin Dr. Koch. Man hat mich aus Stuttgart kommen lassen. Ich dachte, wir könnten vielleicht einen Spaziergang auf dem Gelände machen. Ja? Diskutieren. Sie erzählen mir etwas von sich. Ich mag seine Stimme. Sollst du nicht. Ich schalte ihn aus. Stunde der Gräuel. Los! Hier spricht Radio schlechte Nachrichten. Die Bevölkerung von Sarajevo wurde heute aufgefordert, nicht am Fenster oder auf dem Balkon zu stehen. Und alle offenen Plätze zu meiden. Vergessen Sie nicht, auf der Straße ist es manchmal besser zu rennen, manchmal langsam zu gehen. Bürger sollten lernen, die Gedanken potenzieller Heckenschützen zu lesen. Die Autoritäten haben festgestellt, dass die Bewohner ein morbides Verlangen entwickeln, jedes Mal, wenn sie auf die Straße gehen, russisch Roulette zu spielen. Gleichzeitig wurde festgestellt, dass in den Apotheken die Lagerbestände von Beruhigungsmitteln aufgebraucht sind. Eine Schachtel Xanax kostet jetzt auf dem Schwarzmarkt 1000 D-Mark. So. Ihre Pupillen zeigen keinerlei Zeichen von Hypertension oder Hysterie. Die Reflexe funktionieren normal. Durchschnittlicher Blutdruck? Ja, gut, 105 zu 60, aber... Er geht mir nicht aus dem Kopf, Hanna. Ein technisches Problem. Ich arbeite dran. Jetzt bist du dran, Branka. Dein Tagebuch. Salzburg. Silvesterabend 1991. Allein auf dem Zimmer. Mitbewohnerin irgendwo auf einer Party. Muss also solo feiern. Würde mich gerne betrinken. Aber Champagner macht mich bloß krank, Austern erst recht. Kann nicht mal kotzen. Was immer ich esse oder trinke, bin nicht dafür geboren, Substanzen in meinem Körper zu verdauen. Die bleiben nur drin und verfaulen in meinen Organen. Nichts kommt aus irgendeinem Loch wieder raus. Eine Entgleisung der Natur. Wollen wir tanzen? Не спала мала моя музика до хвіля, є та люди рита, ніколи на міра. Мама я легла і одавно спала, ніколи я чи знати, та сібі не знала. Чека чути його ж тринуток, мала моя, вона одоплеса сам. Вона одоплеса сам. Буде все світе зову, музика все чує. Ein Mensch im Haus. Alle für die Feiertage bei der Familie oder draußen unterwegs. Dreh lauter, hört ja niemand. Dreh mein Leben lauter, lauter, los! Rock'n'Roll. Rock'n'Roll. Rock'n'Roll. Rock'n'Roll. Das reicht. Jetzt bin ich wieder dran. Das sind die Heckenschützen auf den Dächern. Man muss lernen, genau am richtigen Ort zu sein. Wir nennen das zwischen den Regentropfen durchlaufen. Wenn man trödelt, wird man abgeknallt wie eine Mücke. Wenn man rennt, das erregt sie. Wenn man sich hinter einer Säule versteckt, kränkt das ihre Würde und sie warten darauf, dass man eine falsche Bewegung macht. Bei Frauen zielen sie auf die Brustwarzen. Stopp, das höre ich nicht gern. Du wolltest im Bürgerkrieg mitspielen. Ich will es zusammen mit dir erleben, Hanna. Ich will dabei sein. Solche Details gehören dazu. Das Blut stört mich nicht, auch nicht die zerfetzten Gliedmaßen, aber die... Beschossene Brustwarzen. Das ist zu viel für mich. Du bist zu weich für dieses Spiel, Schätzchen. Was passiert da? Frau Neumann? Das Enzephalogramm registriert eine heftige Emotion. Was geht Ihnen vor? Von Neumann. Kommen Sie, reden Sie mit mir. Er rauscht in mir. Ich kann ihn nicht abschalten. Achte nicht auf ihn. Er kann uns vielleicht helfen. Sprich es mir nach. Die Heckenschützen haben ein Punktesystem. Aber... Sprich es mir nach. Die Heckenschützen haben ein Punktesystem. 5 Punkte für Kinder in kurzen Hosen. 5 Punkte für Kinder in kurzen Hosen. 10 Punkte für alte Frauen mit Einkaufswagen. 10 Punkte für alte Frauen mit Einkaufswagen. 15 für Krüppel. 15 für Krüppel. Und 25 der Spitzenhit für... Juden? Nein. Schwangere Nonnen. Schwangere Nonnen. Und für jeden Treffer, der zur Ausrottung führt... 500 D-Mark in bar. In bar? Brillen sind eine gute Zielscheibe. Oder Gesichtsnarben. Ja, ja. Aber Brustwarzen versprechen die geilsten Fantasien. Hab ich recht, Branka? Du? Du hast immer recht, Hanna. Du warst dabei, ich nicht. Sie müssen mir helfen, Frau Neumann. Ohne konkrete Informationen von Ihnen komme ich nirgendwo hin. Ich glaube, dass Sie mich verstehen. Oder? Wir haben uns bisher noch nie einen jungen Arzt geschickt. Wenn es nach mir ginge, würde ich mit ihm im Garten spazieren gehen. Aber es geht nicht nach dir, Branka. Es geht nach mir. Wenn er die Hände auf meinen Kopf legt, ist das als ob er direkt in meinem Hirn liegt. Unserem Hirn, Branka. Das sind doch sicher zwei. Die langsam zu einem verschmelzen. Noch nicht. Lass mich noch ein Weilchen meinen eigenen Sauerstoff atmen. Atme lieber meinen. Wir wollen versuchen, uns gegenseitig zu verstehen. Er auch. Das entspannt ihn. Das ist nicht erlaubt. Lass ihn doch, Hannah, nur dieses eine Mal, bitte. Ich mag ihm dabei zuschauen. Ich gebe zu, dass ich nicht ganz verstehe, was los ist. Ein Arzt sollte zwar immer so tun, als habe er die medizinische Situation voll unter Kontrolle, aber ich werde dieses Spiel nicht mit Ihnen spielen. Ich schlage Ihnen also einen Handel vor, Frau Neumann. Ich weiß, dass Sie sich nicht von mir untersuchen lassen mögen. Von Ihnen doch. Nein. Und noch ein Gehirnscan würde auch nichts ändern. Gut, gut, Schluss damit. Wir müssen etwas anderes probieren. Eine Reise durch Ihr Gedächtnis. Gehirntourismus. Ich vertreibe ihn gleichzeitig mit dem Rauch. Lass uns anhören, was er zu sagen hat, Hannah. Nein. Tagebuch. Los, Branka. Salzburg. Ende Februar 1992. Morgen Dissertation verteidigen vor der Prüfungskommission. Was soll ich denn da verteidigen? War nicht mal meine eigene Wahl. Die sephardische Kultur in Bosnien-Herzegowina im 16. Jahrhundert. Forschungsgelder zur Verfügung. Für einen Stoff, der mir völlig gleichgültig ist. Juden. Eine gewisse Ironie in der Auswahl, gelinde gesagt. In welche Richtung, Fräulein Mehmedowitsch? Regenwurmökologie in Venezuela? Heilige Fingertrommeln in Tibet? Was Ihnen gefällt, meine Herren? Inshallah. Gopf wie gesprungen. Was mich angeht, ich vertrödel nur meine Zeit auf Erden. Das ist die Abmachung. Keine Elektroden mehr und auch keine Spritzen. Aber ich werde hier sitzen und Sie beobachten. Manchmal werde ich mich vorbeugen, so wie jetzt, und Ihnen in die Augen starren. Und ich werde auf Sie einreden, denn ich wette drauf, dass Sie mir folgen können. Was meinen Sie? Wollen wir tanzen? Sozusagen? Stunde der Gräuel. Ich möchte wissen, wie es wirklich war, Hannah, damals. Du musst es mir erzählen. Dann musst du es von Anfang bis Ende mit mir durchstehen. Kein Zögern mehr. Einverstanden? Ja. Sie stecken ihre Köpfe in Wassereimer und jagen Strom durch. Manche Gesichter werden einfach weggebracht. Komm zur Sache. Sie trennen die Männer von den Frauen. Die Männer werden weggeschafft. Die Männer werden lebendig begraben und mit frischem Beton übergossen. Und die Frauen? Du weißt, was mit den Frauen geschieht. Du erwartest von mir, dass ich das Wort sage. Aber ich will nicht. Du musst es aussprechen. Ich? Los. Die Frauen wurden... Ich kann's nicht. Früher hatte das Wort eine Bedeutung. Heute ist es banal. Sowieso ist das längst nicht mehr eine so große Sache. Es gehört zur Alltagserfahrung von Frauen, wozu darüber reden. Dann weiter. Die Frauen wurden absichtlich schwanger gemacht. Einige von ihnen werden 6 Monate lang gefangen gehalten. Als hätten sie Aliens in ihrem Bauch. Bis es zu spät ist zum Abtreiben. Nein, sprich das Wort nicht aus, bitte. Nicht das Wort. Nie das Wort. Was? Was haben Sie gesagt? Frau Neumann? Frau Neumann? Hanna? Sie haben gesprochen. Sie haben so etwas gesagt wie... Nicht das Wort. War es das? Jetzt. Hast du es wirklich versaut, Branka? Ich wollte es nur ausprobieren, Hannah. Nur ein paar Silben. Nach so vielen Jahren wollte ich wieder mal Wörter schmecken. Ich hab's verlernt, deinetwegen. Wenn du es noch einmal tust, dann lösche ich ihn aus. Für immer. Ich tu's nie wieder. Frau Neumann, können Sie das wiederholen? Nur ganz kurz. Völlig sinnlos. Anfang April 1992. In Sarajevo passiert etwas. Ich kann es bis hierher in Salzburg fühlen. Die Dinge sind kurz davor, auseinanderzubrechen. Und ich bin nicht einfach dort, um es zu sehen, es zu genießen, Teil davon zu sein. Ich werde das Chaos im Fernsehen verfolgen. Ich werde den anderen hier sagen, seht ihr den Mann da, den sie da gerade verhaften? Das ist mein Onkel Mehmet. Seht ihr das Kaufhaus, das sie da gerade plündern? Da habe ich mir den ersten BH gekauft. Das Gymnasium, das da in Flammen aufgeht, ist der Ort meiner ersten Verstöße gegen die Natur. Dies ist die Geschichte. Halt! Darf ich es probieren? Meine Geschichte. Meine eigene ist langweilig zu erzählen. Du willst die Hauptrolle in meiner Geschichte spielen. Es wird langsam zu meiner Geschichte. Du verdankst mir alles. Ich habe dich vor der Vergessenheit gerettet. Und meine vitalen Organe gefressen. Genau. Und nun wirken deine Körpersäuren auf meine Eingeweide. Das gibt mir nicht nur Bauchweh, sondern auch das Recht, die Geschichte zu erzählen. Na gut. Dies ist die Geschichte. Ich schlafe in meiner Dachwohnung, als die Bombe einschlägt. Da ist nicht einmal eine Luftschutzsirene. Ich höre nicht einmal die Flugzeuge herannahen. Aber ich muss das Vibrieren von den Flugzeugen gespürt haben, als sie über das Haus geflogen sind. Ich bin zu sehr in meinem Traum gefangen, um irgendetwas zu hören oder irgendetwas wahrzunehmen. Ich bin in den Schlaf verliebt. Aber? Als die Bombe das Haus trifft, schlafe ich nicht. Ich schlafe ganz und gar nicht. Ich bin völlig wach und warte auf die Flugzeuge. Halt, was soll das? Das ist eine Nuance, Hannah. Mehr als nur eine Nuance. Nuancen? In meiner Geschichte? Bist du verrückt? Langsam wird es zu meiner Geschichte und ich erzähle sie, wie ich es will. Also los, Pranker. Ich war wach. Ich konnte nicht schlafen. Ich wartete auf die Flugzeuge. Jede Nacht. Ich war... vielleicht in dem Bewusstsein des herannahenden Terrors bereit. Und ich wollte, dass es geschah. Ich wünschte mir, dass es geschah. Du warst doch gar nicht dabei, Branka. Jetzt bin ich dabei. Jetzt! Ich habe das Recht, dabei gewesen zu sein. 14. April 2006. An Dr. Moritz, Klinik Mannheim, im Fall der Patientin Hannah Neum. Störung. Nachdem ich die Patientin mehrere Tage hintereinander über Stunden hinweg untersucht habe, bin ich nicht in der Lage, meiner ursprünglichen Diagnose etwas hinzufügen zu können. Hier handelt es sich um den klassischen Fall, wo der Patient sich schuldig fühlt, nicht so schwer zu leiden wie andere im Kriegsgeschehen. Da diese Patientin sich buchstäblich unter einem Stapel von Leichen begraben fand, hat sie die Rolle einer Toten übernommen. Er ist mit mir unzufrieden. Ich hab's gesehen. Du konntest nicht aufhören, ihn ganz genau zu mustern. Eine Falte in seinem Hosenbein. Ein roter Fleck, wo er sich beim Rasieren geschnitten hatte. Ich glaube nicht, dass es eine medizinische Lösung für diesen Fall gibt. Nicht einmal eine psychologische. Vielleicht wird mit der Zeit ihr Wunsch, unter den Lebenden zu sein, aus eigenem Antrieb wiederkehren. In diesem Moment wird sie vielleicht aufwachen. Nie im Leben, du Trottel. Das werde ich niemals zulassen. Nein. In den Äther raus. Nein. Radio schlichte Nachrichten. Mitten in einem Bombenregen feierten Juden-Sefarer 92 den 500. Jahrestag der Vertreibung der sephardischen Juden aus Spanien und ihre Ankunft in Bosnien-Herzegowina. Organisiert vom jüdischen Gemeindezentrum verließ am nächsten Tag eine Karawane von 156 Menschen die Stadt auf dem Weg nach Jerusalem. Was ist hier los, Hannah? Wir töten ein paar Juden. Kleines Geschenk für dich, Fräulein Mehmedowitsch. Töten? Ich will damit nichts zu tun haben. Juden töten? Du hast doch immer davon geträumt. Nein. Gib es zu. In deinen Gebeten in der Moschee hast du hier und da immer wieder die Welt von ein paar Juden befreit. Es war nicht ernst gemeint, es war ein Spiel. Wie jetzt? Der die Gruppe anführte, wurde aus dem Bus gezerrt und seine religiösen Locken wurden ihm vom Kopf geschoren, bevor er brutal niedergeschlagen und von Soldatenstiefeln getreten wurde. Das reicht. Das reicht noch nicht. Du bist jetzt dran. Ich? Du bist jetzt dran. Schließlich wurde ein Davidstern in seine Brust geritzt und ein Mitglied seiner eigenen Kongregation wurde gezwungen, ihm ins Gesicht zu schießen. Was von seiner weitgehend von Geiern gefressenen Leiche übrig ist, wird auf dem jüdischen Friedhof beigesetzt werden. Gemäß der sephardischen Tradition der Stadt wird ihm ein eiserner Schlüssel in den Sarg gelegt, der die Rückkehr in das spanische Haus symbolisiert, aus dem seine Vorfahren vor 500 Jahren vertrieben wurden. Nein, nein, das reicht. Okay. Für heute ist es genug. Das nächste Mal sind deine lieben Muslime dran. Das ist eine höchst ungewöhnliche Forderung, Dr. Koch. Es handelt sich um einen höchst ungewöhnlichen Fall. Es ist sehr riskant, diese Frau aus der Klinik zu holen. Sie ist seit Jahren interniert, die Außenwelt existiert für sie kaum noch. Eben, eben. Ich will sie ihr wieder zeigen. Vielleicht ist das der Stimulus, den sie braucht. Wir könnten sie ganz und gar verlieren. Ich kann der Frau nichts mehr geben, Dr. Moritz. Aus irgendeinem Grund widersteht sie der Behandlung. Ich bin nicht einmal sicher, dass sie wirklich geheilt werden will. Ich bin Psychologe, kein Wunderheiler. Aber ich bin bereit, einen allerletzten Versuch zu machen. Glauben Sie ernstlich, dass Sie mit der Frau kommunizieren können? In all den Jahren ist das niemandem gelungen. Ich habe ihr in letzter Zeit viel ins Gesicht gestarrt. Da rührt sich was. Kaum wahrnehmbar, möchte aber reagieren. Irgendetwas blockiert es. Ich weiß nicht, was das ist. Sie wollen also eine Reise ins Ungewisse mit ihr machen, ohne Prognose und ohne klinisches Ziel? Wissen Sie wenigstens, wohin Sie sie bringen wollen? Sarajevo. April 1992. Ich werde geboren. Alles in meinem bisherigen Leben war nur ein schwaches Vorspiel. Wovor hat man mich beschützt? Wenn ich mal hinfiel und mir das Knie aufschürfte, machten sie mir einen Verband, kauften Bonbons und steckten mich mit Beruhigungsmitteln ins Bett. Cellostunden mit ausschließlich Bach-Sonaten, wenn ich nur wie Apokalyptika spielen wollte. Schickten mich um 20 Uhr ins Bett, auch wenn ich noch nicht müde war. Sorgten für einen perfekten Rhythmus, damit ich rhythmisch perfekt heranwachse. Keine scharfen Kanten. Und perfekte Liebe, mit der ich überschüttet wurde und die mich durchdrang, um ein liebendes Wesen aus mir zu machen. Das hier ist, was mir fehlt. Bürgerkrieg in Bosnien. Apokalypse. Dies ist die Geschichte, so schmerzvoll sie ist. Ich liege in meinem Bett. Im Radio kam eine Kurznachricht. Das erfindest du jetzt. Aus dem Stegreif. Du Lügnerin. Du warst nicht dabei, Branka. Du weißt nichts davon. Jetzt bin ich da, Hanna. Das ist viel besser, als damals nicht da gewesen zu sein. Ich bin verliebt in diese Geschichte. Ich will sie nähren. Ich will, dass sie mich nährt. Unsere Geschichte. Unser Hochzeitseid, Branka. Niemand kann es uns nehmen, Hanna. Frau Neumann. Außer ihm. Frau Neumann, wissen Sie, wo wir sind? In der Eisenbahn. Richtung Süden. Geben Sie mir ein Zeichen. Ein Augenzwinkern, einen gehobenen Finger. Irgendwas, um mir zu zeigen, dass Sie mich verstehen. Im Geschäftsviertel der Stadt hat ein einzelner Heckenschütze heute aus einem Fenster im ersten Stock im Marktdistrikt insgesamt 12 Passanten getötet und schießt noch immer willkürlich. Jetzt nicht, Hanna, ich will es nicht hören. Ich will die Landschaft vorbeigleiten sehen. Es war die Rumänin, eine Frau, die nur einzelne Männer mit einem gezielten Schuss tötete. So viele Jahre drin. Ich habe vergessen, wie es auf der anderen Seite von drinnen aussieht. Hanna? Hanna? Die Rumänin war supergeil, wie sie da Gigolos abknallte, die auf den nächtlichen Straßen rumliefen, auf der Suche nach den heißesten Frauen. Jetzt nicht. Morgen. In dem Augenblick stürzte die Bombe auf mich. Endlos fallende Bomben. In den Dörfern draußen geht das Licht aus. Ich möchte zuschauen, wie die Städte Gute Nacht sagen. Eine nach der anderen. Du bist undankbar. Du hast meinen Reisepass genommen, ein Loch in mein Herz gemacht und bist dann in mich reingeschlüpft. In dir drin ist es zu dunkel. Aber warm, Branka, warm. Ich kann meinen Weg von dort aus nicht sehen. Du hast keinen Weg. Ich bin dein Weg. Ich kann sehen, dass sie mich auf ihre ganz eigene Weise beobachten, Frau Neumann. Das ist unheimlich. Auch wenn sie den Kopf senken und in die Leere starren. Sie schauen mich an, nicht wahr? Wissen Sie, Ihr Schweigen beruhigt mich. Ich habe das Gefühl, Ihnen alles sagen zu können. Manchmal empfinde ich Ihr Schlafwandeln als seltsam. Angenehm. Seltsam. Angenehm. Ich bin es aber gar nicht, Doktor. Ich bin wach. Ich höre zu. Ich folge der Bewegung ihrer Hände, während sie versuchen, mich zu beschreiben. Ich bin hier. Direkt vor ihnen. Ich bin ein Einsiedlerkrebs, der in eine fremde Schale gekrochen ist und die Tür hinter mir ist fest geschlossen. Ich weiß nicht, wie ich rauskriechen soll. Ich kann hören, was du sagst. Was spielt das jetzt für eine Rolle? Pass auf, Branka, achte nicht auf ihn. Er will uns trennen. Wir fahren in ihre Heimatstadt. Wir werden zusammen ein bisschen Sightseeing machen. Auf ganz besondere Art. In der Klinik waren wir in Sicherheit. Was, du? Er berührt deine Schulter, das tut mir weh. Er will mich beruhigen. Seine Hand ist auf halbem Weg zu deiner, unserer Brustwarze. Herzlich willkommen. Mai 1992. Zu Hause. Endlich. Sarajevo in Trümmern. Zu Fuß vom Hauptbahnhof. Kein Taxi will mich zur Moschee fahren. Komme an meinem alten Gymnasium vorbei. Runtergebrannt. Genau wie ich mir das damals in meiner Schuluniform erträumt habe. Wie viele von meinen alten Lehrern tot? Ich wäre befriedigt, wenn es meiner scheiß Englischlehrerin die Gliedmaßen abgefetzt hätte. In der Moschee bete ich um Vergebung für meine bösen Gedanken, aber ich glaube kein einziges Wort davon. Sobald ich wieder draußen bin, nehme ich das Kopftuch ab und vergrabe es in der nächsten Mülltonne voller Mäuse. Hilfe! Nee. 10. Mai 2006, Sarajevo. Anhaltender Frühjahrsfrost. Patientin macht keinen Versuch, sich gegen die Kälte zu schützen. Zum ersten Mal beobachte ich sie beim Gehen, direkt in der Menge, wie eine Schlafwandlerin. Scheinbar ihrer Umgebung nicht bewusst. Seltsamerweise bleibt sie an jeder Ecke stehen. Egal, ob die Ampel rot oder grün ist und wartet, wie ein dressierter Hund, dass ich ihr bedeute, dass sie gefahrlos überqueren kann. Ich habe uns in ein Hotel einquartiert mit aneinandergrenzenden Zimmern. Für den Notfall. Aneinandergrenzende Zimmer. Für den Notfall. Warum hat er uns gerade hierher gebracht? Um unsere Wunden zu heilen. Um uns aufzuwecken, Hannah. Ich will nicht aufwachen. Du kannst nicht für immer schlafwandeln. Doch, ohne Zweifel. Du auch, Branka. Ich wollte nur kurz in deinem Bewusstsein vorbeischauen. Gehirntourismus? Ja. Du hast aber den Bus zurück verpasst. Jetzt gehörst du mir. Ich bin noch nie auf dem Balkan gewesen. Ich wollte nicht herkommen. Auch nicht vor den Ereignissen. Ich hatte Jugoslawen in meiner Klasse, in der Schule. Sie waren immer die Unruhestifter, machten kleine Erpressereien in den Toiletten. Sie nahmen mir meine gute Schweizer Uhr weg und drohten, sie würden mir die Zunge abschneiden, falls ich was sage. Wissen Sie, wir sind als Arzt und Patientin hergekommen, sowie Paare zu ihren Flitterwochen. Und ich gebe zu, dass ich versuche, meinen Weg zu finden. Ohne die Grenzen zu überschreiten, natürlich. Aber gerade, weil Sie nicht sprechen und nicht reagieren, fällt es mir schwer, festzustellen, wo die Grenzen sind. Hören Sie, ich schreibe ein Buch über Ihren Fall und bereite eine Vortragsreise vor. Sie könnten meine Assistentin sein. Wir könnten zusammen reisen. Sie könnten den Leuten ihre Geschichte erzählen. Tausenden von Leuten. Was sagen Sie dazu? Wollen Sie tanzen? Mitarbeiten? Ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein, nein, ja, nein, nein, ja, nein, nein. Störung. Dies ist die Geschichte. Wie wir sie Ihrer Akte entnehmen können. Halt. Was macht der hier? Ich habe ihn eingeladen. In unser Gehirn? Es gibt keinen Platz mehr. Doch. Ich räume auf. Ich mache ihm Platz. Ab jetzt bin ich seine Mitarbeiterin. Das ertrage ich nicht. Zu spät? Er ist schon drin. Sie schläft. Vielleicht schläft sie auch nicht in ihrer Dachwohnung, als die Bombe einschlägt. Ich bin zu sehr in meinem Traum gefangen, um irgendetwas zu hören. Ja, irgendetwas wahrzunehmen. Ich bin in den Schlaf verliebt. Juni 1992. Wieder eine schlaflose Nacht. Nichts zu tun, als die Nachbarn von hinter meinen Vorhängen her zu beobachten. Die Leute sitzen hier Tag und Nacht vor dem toten Fernseher. Es gibt keinen Strom und geben vor zu essen. Sie tun so, als ob sie Kartoffelchips und Pizza knabbern, während sie mexikanische Soap-Operas anschauen. Und sie fangen an zuzunehmen. Halbverhungerte Menschen, die von eingebildeten Snacks dick werden. Und was mich betrifft, ich sollte aufhören, mich selbst zu belügen. Ich wollte die Tiefen dieses entsetzlichen Krieges ausloten. Vor dem Krieg war mein ganzes Leben eine Fassade, eine Täuschung. Seit den nächtlichen Bombenangriffen bin ich lebendig geworden. Das behütete kleine Mädchen ist zu einer Frau geworden. Allein das Risiko macht das Leben lebenswert. Ich gehe während der Ausgangssperre auf die Straße. Ich weiß, wo in unserer Straße die Heckenschützen sind. Und ich provoziere sie, indem ich direkt vor ihrer Nase vorbeigehe. Wenn die Luftalarmsirene heult, suche ich freie Plätze auf. Es bringt nichts. Der Horror nimmt keine Notiz von mir. Da beginnt das Schlafwandeln. Die Detonation hat sie offenbar bewusstlos geschlagen. Hat sie am Kopf getroffen? Offenbar. Nicht wahr, Doktor? Oder es ist einfach eine psychische Reaktion auf die Detonation. Lass mich die Geschichte erzählen. Ich wache auf. Und mir ist bewusst, dass mich ein schweres Gewicht erdrückt. Die Toten waren alle auf ihr drauf und hielten sie unter dem Stapel warm. Uns. Hielten uns warm. Stimmt's, Hannah? Da kamen offenbar Sie herein, Herr Lucic. Ich? Es war Tage später. Die Bombardierung hatte nachgelassen. Sie kamen, um die Toten zu begraben, die vorübergehend in dem Keller gelagert worden waren. Die Hälfte der Leichen war von Ratten angenagt worden. Wie könnte ich das vergessen? Aber es war nicht meine Aufgabe, die Leichen zu begraben. Ich war nur da, um sauber zu machen. Aber Sie haben an jenem Tag die Tür aufgemacht. Es stank. Ich musste Luft reinlassen. Was geschah, als Sie die Tür aufgemacht haben, Herr Lucic? Da war eine Frau unter den Leichen. Sie rief um Hilfe. Kannten Sie sie? Natürlich. Es war die Frau, die in der Dachwohnung wohnte. Frau Neumann, die Judin. Aber ich dachte... Sie sei ein Gespenst. Ach, wie konnte irgendwer noch am Leben sein, nachdem die Bombe eingeschlagen hatte? Es war ein direkter Treffer. Ich brauche Ihre Hilfe, Herr Lucic. Diese Frau hat seit dem Bombenangriff in jener Nacht ein schreckliches Trauma. Ich will das Ereignis so genau wie möglich rekonstruieren. Ich möchte Sie herbringen und sehen, ob sie sich an Sie erinnert. Sind Sie bereit zu helfen? Für 300 Euro. Juli 1992. während des Angriffs Wildfremde in Toreinfahrten und Hauseingängen, die miteinander kopulieren. Paare trennen sich und suchen neue Partner in einem Dschungel von Unzucht. Sie machen es überall, Tag und Nacht, in der Öffentlichkeit, unter Artilleriefeuer, unter geparkten Autos. Selbst die Heckenschützen scheinen sie zu verschonen. Die beobachten sie wahrscheinlich auch von den Dächern aus, schauen zu und sehnen sich. Ich kann sie von hinter meinen Vorhängen aus sehen. Dort, unten. Bomba. Ona je shodna mlada, svježe lepo harat, ona je pravo dobra, ali je skupo održavat. Potroši boga oca, ja u stečaju ko Bosna. Slabo izlazimo, zbog nje radim dva Bosna. Ali isplati se na nju dati milion. Jer kad hodamo po špici, ja i kraj mene avion. I svi se okreću za nama, ja to buraz jebem. Ona jede u restoranu, ja kod kuće jedem. Ima ajvar, što mi donese stara, ima kajma kad se... Dobro, ono posle Der nächste Morgen. Wir sind auf dem Weg zur Nummer 35 in der Wasumischki-Straße. Die Patientin geht neben mir, dreht den Kopf weder nach rechts noch nach links. Und ich kann kein Zeichen des Wiedererkennens in ihrem Gesichtsausdruck entdecken. Wir könnten genauso gut in Manhattan oder Eastern. Vor der Nummer 35 drehe ich ihr Gesicht zu dem Haus. Nichts. Keinerlei Reaktion. Siehst du, was er jetzt vorhat? Er will uns trennen. Ich habe dich gewarnt. Aber ich brenne darauf, reinzugehen, Hannah. Oberste Etage, die Dachwohnung. Das Schlafzimmer, das Bett, das Dachfenster, über das die Bomber geflogen sind. Ich habe immer davon geträumt. Bring mich hier weg. Wovor hast du denn Angst? Das ist doch genau das, worauf wir gewartet haben. Zusammen in dem Zimmer zu sein. Die Bomber durch das Dachfenster zu sehen, die fliegenden Glassplitter direkt ins Gesicht zu kriegen. Ich habe Angst, wie eine verlassene Rakete ins All zu stürzen und dort für alle Ewigkeit zu treiben. Das hier ist das Zimmer, wo Sie im Moment des Bombeneinschlags geschlafen haben. Sie haben wahrscheinlich hier, unter dem Dachfenster, geschlafen. Erinnern Sie sich, ob Sie von Glassplittern getroffen wurden? Vielleicht wurden Sie davon verletzt. Wir müssen jetzt beten. Ich? Ich habe gebetet, als die Flieger über mich flogen. Wozu? Der Talmud sagt, die erste Pflicht eines jeden Menschen ist es, sein eigenes Leben zu erhalten. Unsinn! Das eigene Leben retten entfremdet dich vom Risiko. Im Leben gab es nur einen langweiligen Film nach dem anderen. Bring mich um, habe ich in der Moschee gebetet. Pillen haben bei mir nicht funktioniert, Gas auch nicht. Als ich meine Pulsadern aufgeschnitten habe, kam kein Blut raus, weil da kein Sauerstoff war. Mein Körper ist eine Wüste. Und warum dann hast du es dir schließlich doch anders überlegt? Das hier. Es macht das Leben endlich lebenswert. Allah Akbar! Geil. Das war aber meine Explosion, Schätzchen. Nicht deine. 25. Juli 1992. Ein Haus bei uns um die Ecke ist von einer Bombe getroffen worden. Alle tot. Geh raus nachgucken. Direkter Treffer. Keiner nähert sich der Stelle. Außer mir. Sie müssen die Toten begraben. Aber keiner wagt es. So friedlich außerhalb der rauchenden Ruinen. 2 Sekunden früher hätte es vielleicht mein Haus getroffen. Pech. Haben Sie keine Angst. Es wird alles gut werden. Hören Sie, Herr Lucic erinnert sich, wie er die Leichen nach unten geschleppt hat. Er begann mit dem Dachgeschoss, obwohl es fast vollständig zerstört war. Er fand sie unter Glasscherben und Trümmern und er war überzeugt, sie seien tot. Er brachte sie als Erste hinunter und ging dann die anderen holen. Und dort gehen wir jetzt hin. Seit damals hat sich nichts verändert. Ein kalter, feuchter Keller ohne Fenster. Dort drüben auf dem Boden sind Kreidezeichen. Ich möchte nun, dass Sie sich auf den Boden legen, Frau Neumann. Ich werde das Licht ausschalten. Versuchen Sie, sich das Gewicht der Leichen auf sich vorzustellen. Nachdem Sie vom Bett geschleudert und am Kopf getroffen worden waren, erwachen Sie langsam, kommen wieder zu Bewusstsein. Was auch immer geschieht. Wecke nie eine Schlafwandlerin auf. Es ist vielleicht an der Zeit, Hannah. Es ist morgen. Die Stadt wacht auf. Ich kann spazieren gehen, als ob nichts geschehen wäre. einen türkischen Kaffee und ein Rosinenbrötchen auf dem Marktplatz. Risiko! Wo wollen Sie hin? Ich kann Sie jetzt nicht gehen lassen. Frau Neumann, eines Tages werden Sie sich dem stellen müssen. Sonst laufen Sie Gefahr, für den Rest Ihres Lebens in Ihrem Albtraum zu bleiben. Haben Sie Vertrauen zu mir, Frau Neumann? Herr Lucic, bitte kommen Sie jetzt herein. Schauen Sie, das ist Herr Lucic, der alte Hausmeister. Herr Lucic erinnert sich, nicht wahr? Herr Lucic, wie Sie in der Dunkelheit die Tür aufgemacht haben, dann einen Frauenkopf gesehen haben, der unter den Leichen nur vorschaute. Sie war lebendig. Sie war keineswegs ein Gespenst. Nicht wahr, Herr Lucic? Vielleicht doch. Was wollen Sie damit sagen? Das ist nicht die Frau. 3. August 1992. Eine Frau kommt aus dem zerbombten Haus. Ich kann es kaum glauben. Sie bewegt sich wie ein Zombie in keine bestimmte Richtung. Blut im Haar. Ich folge ihr. Versuche, mit ihr zu sprechen. Sie antwortet nicht. Droht zu stürzen. Ich nehme ihren Arm. Ein elektrischer Stoß geht durch mich durch. Die Krankenhäuser sind geschlossen. Ich nehme sie mit nach Hause. Behandle ihre Wunden. Sie hat einen Davidstern um den Hals. Wenn ich mir den um den Hals hänge, brüllt Allah oben im Himmel vor Wut. Frau Neumann, wenn Sie genug bei Bewusstsein sind, um von innen abzuschließen, dann sind Sie auch genug bei Bewusstsein, um mich zu verstehen. Wenn Sie nicht sofort aufmachen, hole ich den Pförtner. Frau Neumann! Sie müssen leise sein, Doktor. Die Patientin ist sehr krank. Wer? Wovon reden Sie? Sie sind ganz allein hier. Sie schwebt in Expirationsgefahr. Expiration? In den Äther verschwinden. Lassen Sie mich rein. Ich muss Sie untersuchen. Ich kann Sie nicht reinlassen. Unsere Patientin ist nicht in der Verfassung, irgendjemand zu empfangen. Unsere Patientin? Sie ist aus großer Höhe gestürzt. Dann braucht sie medizinische Hilfe. Nein, noch nicht. Sie stürzt noch immer durch den Weltraum. Wo ist sie jetzt? Nebenan, Dr. Moritz. Ich habe ein starkes Beruhigungsmittel gegeben. Und wenn der Hausmeister sich irrt? Nein, ich habe alles überprüfen lassen. Wollen Sie damit sagen, dass Ihre Geschichte nie passiert ist? Ohne jeden Zweifel ist sie passiert. Die Frau, die lebend unter den Leichen in dem Keller gelagert wurde, heißt mit Sicherheit Hanna Neumann. Ja. Nach dem Zwischenfall mit dem Hausmeister verschwand sie aus dem zerbombten Haus. Mehr wissen wir nicht. Und wer ist die Frau nebenan? 5. August 1992. Sie schläft noch immer in meinem Bett. Schläft und schläft. Sie hat eine alte Blinddarmnarbe auf dem Bauch. Die übernehme ich. Und auch das Muttermal auf ihrer Brust. In ihrer Tasche ist eine Mitgliedskarte zu den sephardischen Ritualbädern für Frauen. Zwischen ihren Beinen ein schleimiger nächtlicher Ausfluss. Könnte gelegen kommen. Soll ich sie zum Roten Kreuz bringen? Die könnten sie vielleicht retten, trotz ihrer Kopfwunde. Aber dann verliere ich sie. Nein. Ich werde sie hier behalten, als Andenken aufbewahren. Kriegsbeute. Was ist denn jetzt mit Ihnen los? Ich habe Ihnen eine Dosis verabreicht, die ein Pferd eine Woche lang zum Schlafen gebracht hätte. Es ist noch kein Mittel erfunden, das Orte erreicht, an denen ich gewesen bin, Dr. Koch. Dinge zu sehen, die ich gesehen habe, dort. Wo ist dort? Eines Tages werde ich es Ihnen vielleicht beschreiben, wenn wir zusammenarbeiten. Auf unserer Vortragsreise für den Internationalen Schlafwandelkongress werde ich es tausenden von Leuten erklären. Er schaut durch das Nachthemd auf deine Brustwarzen. Er kann mich jederzeit haben, wenn er will. Sagen Sie, was hat der Hausmeister gemeint? Was für ein Spiel treiben Sie hier? Sie sind in einer Klinik nach der anderen verhätschelt worden. Wollen Sie uns alle für dumm verkaufen? Nicht ich, Sie! Wer? Sie, unsere Patientin. Sie schlafwandelt seit Jahren. Ihr Körper ist tot. Ihr Bewusstsein ein zerstörter Friedhof mit Glasscherben und menschlichen Gliedmaßen gepflastert. Ihre Vorstellungskraft erfindet gefährliche, paranoide Fantasien. Sie ist unheilbar, Doktor. Sogar Ihre Fähigkeiten haben versagt. Sie muss ins Irrenhaus gesperrt werden, und zwar sofort. Verrat. Verstehe. Und Sie? Ich? Ich stehe vor Ihnen, Doktor, transparent, ein offenes Buch, wie der Koran oder die Kabbala. Ich werde Ihnen Orte zeigen, die man niemals auf den Landkarten des Gehirns Ihrer psychologischen Studien finden kann, was Sie die dunkle Seite des Bewusstseins nennen. Ich war dort. Ich muss nur meine Sachen zusammenpacken. Zusammenpacken? Aber Sie haben fast nichts mit. Doch, viel. Du kannst mich nicht einfach sitzen lassen. Kann ich doch. Unser Vertrag ist abgelaufen. Wir sind zusammen so weit gekommen. Ja, Hanna, bis zur Grenze. Du bist tot. Du bist auf der anderen Seite. Ich habe keine Lust mehr, rüberzuspringen, dich zu besuchen. Also, ich nehme alles mit. Meinen Koran, deinen Talmud, die Glassplitter als Souvenirs und den Schlüssel zu dem Haus in Spanien vor 500 Jahren. Deine Mitgliedskarte zu den sephardischen Ritualbädern für Frauen, die darfst du behalten. Du gehst mit ihm? Vorläufig. Ich werde mit ihm reisen, ein Buch schreiben, Vorträge halten. Früher oder später wird er mich zu Tode langweilen mit seinem Gerede von Grenzen. Er ist erst einmal mein Ausreisevisum aus der Hölle. Er wird dich für seine Freakshow missbrauchen, Branka, als psychotische Trapezkünstlerin Dr. Kochs Schlafwandlerzirkus. Eines Tages wird er in mich eindringen und ich werde aufschreien und dann wieder leben können. Ich gehe, Hanna. Bedauere. Das kann ich nicht zulassen. Wie willst du mich daran hindern? Mit bloßen Händen. Was machen Sie? Hören Sie auf! Nehmen Sie die Hände von Ihrer Kehle! 9. August 1992. Ich bin schlaflos wie immer. Sie ist in meine Arme geschlüpft. Eiskalt. Zitternd. Im Delirium. Unaufweckbar. Am Morgen ist sie tot. Ich bleibe den ganzen Tag mit ihr liegen, bis alle ihre Körperflüssigkeiten von meinem Körper absorbiert worden sind. In der Nacht während der Ausgangssperre schleppe ich die Leiche zum jüdischen Friedhof und lasse, was von ihrem Körper übrig ist, in eines der gerade ausgehobenen Gräber fallen. Leute sehen mich dabei, aber niemand versucht, mich daran zu hindern. Auf dem Heimweg fange ich an zu bluten, an den Stellen, wo sie verwundet worden war. Auf der Straße breche ich vor Erschöpfung zusammen. Unter dem Gewicht von zwei Wesen in mir. Fahrräder rollen über mich wie bei einer Fußmatte. Vögel picken an meinen Fingernägeln. Am Morgen wachen wir auf. Und driften bis zu einem Außenposten des Roten Kreuzes. Wir verlieren den Kontakt mit der Straße. Rechts und links. Sind uns irgendwann unterwegs aus der Tasche gefallen. Hilfe! Hilfe! Sie nehmen uns auf und messen unseren Blutdruck. 150 zu 95. Und 85 zu 60. Normal? Und normal. Und normal. Normal. Na. So. So ist es besser. Mein Gott, Sie hätten sich zu Tode würgen können. Sie wollte mich umbringen. Wirklich? Warum denn? Weil ich mit Ihnen gehe. Weil ich Ihre Assistentin werde. Weil wir unser Buch schreiben werden, die dunkle Seite des Bewusstseins. Weil Sie eines Tages in mich eindringen werden. Dann werde ich aufschreien und ich werde wieder leben können. Denn Sie sind mein Ausreisevisum aus der Hölle. Beruhigen Sie sich. Sie hyperventilieren. So einfach ist das alles nicht. Ich dachte, wir würden... Ich glaube nicht, dass Sie in der Lage sind, mit mir auf Reisen zu gehen. Sie müssen behandelt werden. Ich werde dafür sorgen, dass man Sie in eine psychiatrische Anstalt einweist. Sie werden dort die Behandlung erfahren, die Ihrem Zustand entspricht. Die Ärzte haben leider in all den Jahren nicht erkannt, was wirklich mit Ihnen los ist. Zunächst muss Ihre wahre Identität festgestellt werden. Für Sie wird das am Anfang schwer sein, aber am Ende wird alles zu Ihrem Besten sein. Glauben Sie mir. Aber am Ende wird alles zu Ihrem Besten sein. Glauben Sie mir. Er spricht von Zwangsjacke und Elektroschock. Sowas könnte ich nicht ertragen. Er hat uns verraten. Was sollen wir tun? Unsere Schande aus der Welt schaffen, keine Spur von uns hinterlassen. Wir könnten aus dem Zug springen. Wie in den alten Romanen. Oder uns schreiend in der Nacht unter einen werfen, der vorbeifährt. Nein. Er sitzt in diesem Zug und ich will ihm diese Genugtuung nicht geben. Wie wär's, von den Amis mit Napalmbomben beschossen zu werden? Oder nackt in einen der Tschernobyl-Reaktoren zu springen? Offizier zu werden. Im sauren Regen rumzulaufen. Nein, alles Umweltverschmutzung. Was bleibt uns übrig? Wie wär's mit einem netten, altmodischen Autounfall? Wir haben kein Auto. Dann klauen wir eins. Wir müssen die Heckenschützen vermeiden. Es gibt keine Heckenschützen mehr, Hannah. Der Krieg ist zu Ende. Nicht für uns. Nie im Leben. Geil. Die Schlafwandlerin von David C. Meyrowitz. Es sprachen Hanna und Branka, Bibiana Beglau, Dr. Koch, Daniel Minetti, Dr. Moritz, Martin Seifert, Hausmeister Lucic, Viktor Schulmann. Ton Peter Awa und Wenke Decker. Regieassistenz Janine Lüttmann. Regie David Zehn-Meyrowitz. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2007. Dramaturgie und Redaktion Regine Arem.